Gras und für den Götter kriegst ein Schaß. Bist ein Kälbe, kriegst ein Kuh, bist ein Mauer, kriegst ein Buhr, bist ein Pferd, kriegst ein Hund, bist du Sorgen, holst den Mond, bist du Segen, geht kein Wind, bist du Schmusen, kriegst ein Kind, bist du das Bierlich, kriegst ein Stress, bist du Plotten, kriegst CDs. Bist CDs, kriegst du Plotten, bist der Sohn am Sitz im Schotten, bist der Händel, kriegst ein Atem, bist du Mais, kriegst Elefanten. Bist ein Anzug, kriegst ein Hoden, dann gehst du wandern, kriegst ein Blut, dann bist ein Schnaps, kriegst ein Bier, bist der Hüften, kriegst ein Knie. Bist ein Leber, kriegst ein Hirn, bist du Fuß, geht eins die Bieren, bist du Auto fahren, musst haschen, bist du Aufring, kriegst ein Watschen. Schlafen, dann sind's runter, bis mit Skifahren geht bis unter, bis du hinfliegen, dann sie's canceln, bis du das Hupfen, dann's verdänzeln. Du hast Lesen, hast kein Buch, bist ein Patschen, kriegst ein Schuh, bist ein Schlappen, kriegst ein Stüfe, bist ein Knofi, kriegst ein Zwüfe. Bist du Orangen, kriegst Zitronen, bist Bananen, kriegst Melonen, bist du Japsen, kriegst die Sollen, bist die Tschechei, kommst nach Polen. Bist ein Schnitten, dann Schnalzen, bist ein Suppen, ist versalzen, bist viel Daten, kriegst du Nudeln, bist viel Trinken, musst viel Ludeln. Bist ein Fisch, kriegst du Karten, bist ein Schlanken, kriegst ein Platten, bist das Lausern, dann sie's leiser, bist aufs Land, dann sind du heiser. Bist Kakao, kriegst ein Kaffee, bist was erfahren. Und dazu ist ein Schnee, bist der Krieg, kostet ein Pech, aber sonst geht's dann nicht schlecht.